Still, still, still, weil's Kind klein schlafen will. Die Engelein tuschen, musizieren bei dem Kindlein, tirilieren. Still, still, still, weil's Kind klein schlafen will.